Sonderling. Als verformte Perversion. Sex mit kleinen Raupen, von einer Nacht mit einem Schwein, heimlich Rocher an bis Taufen, bestäubte so mancher ein Hänschen klein. Ein labiler Schmetterling kam als Künstler ganz groß raus. So viele Idioten, die auf der Bühne